Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 7, 2010. Und ja, die Woche war ziemlich heftig. Aber wir fangen mal ganz langsam an. Ja, mit einer Granate. Ja, in Form einer Justizministerin. Genau, ja. Denn sie hat etwas gesagt, was ich schon immer gesagt habe. Ja, das Kopieren von Bits und Bytes kann gar kein Diebstahl sein, denn das Original ist ja nicht entwendet worden, ja, sondern immer noch an seinem Platz. Ja, so ist das. Und ich habe das ja auch schon mal ausgeführt, dass der Diebstahl ja voraussetzt, dass man etwas wegnimmt. Ja. Schon alleine virtuell etwas wegzunehmen, ist dann fraglich, ob das überhaupt dann als Diebstahl also praktisch gemünzt werden kann. Aber etwas zu kopieren ist nicht stehlen, weil das Original ist ja noch vorhanden. Ja. Stell mal vor, wir hätten jetzt einen Replikator, ja, wie bei Star Trek, wunderbar. Und da draußen sehen wir einen schönen Sportwagen, einen Porsche. Oh, genial, den will ich auch haben. So, Replikator an und schon hat man den Porsche. Derjenige hat aber seinen Porsche noch. Ich habe dem den Porsche nicht weggenommen. So. Also, ist das Diebstahl? Nein, ist es nicht. Es ist allenfalls ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Und das ist nämlich auch der Unterschied. Die bayerische Justizministerin Beate Merk von der CDU sieht das genauso. Allerdings ging es da um den Kauf von Bankdaten. Ah, na, dieser sei mit dem Gesetz vereinbar, da eben Daten nicht gestohlen werden. Ja. Eine Aussage, ja, die Film und die Musik- und Filmindustrie immer wieder gerne macht. Ja. Diebstahl von Musik und Film gibt es nicht durch Kopieren dieser Bits und Bytes. Es wird eventuell das Urheberrecht verletzt, klar, wenn man eben nicht die entsprechenden Rechte hat zum Kopieren. Das muss ja aber auch nicht immer der Fall sein. Ja, manchmal kriegt man die Rechte ja auch übertragen vom Ersteller, zum Beispiel eben bei der Creative Commons License. Ja. Und ja, und es wurde halt auch noch niemand deswegen in Deutschland verurteilt wegen Diebstahls, wenn jemand eine MP3 kopiert. Das gab's noch nicht, weil das ist eben gesetzlich gesehen kein Diebstahl. Das muss man mal klar sagen. Es ist schön, dass diese Aussage jetzt von der Beate Merk gemacht wurde. Ja. Ob es der Musikindustrie oder über allgemein der Industrie gefällt oder nicht. Ja. Und die Aussage hat trotzdem noch ein bisschen explosiven Charakter, weil man muss sich da jetzt mal klar machen, dass jetzt die breite Öffentlichkeit jetzt endlich mal gesagt bekommen hat, dass das Kopieren von Bits und Bytes am Computer kein Diebstahl ist. Ja. Und Urheberrecht, das ist wieder ein ganz anderes Blatt. Was auch noch sehr interessant war, auch das bisher ja als absolut rechtens und legitim und überhaupt als ultimatives Mittel gegen den Terrorismus gewertet, die Weitergaben der Bankdaten durch SWIFT. Ja. Und dieses SWIFT-Abkommen ist jetzt tatsächlich vom EU-Parlament gekippt worden und das ist schon eine interessante Sache. Ja. Trotz dem, dass eben US-Stoßtrupps, ich habe es schon mal angesprochen, durch die Gänge der Regierungsgebäuden der EU gewandert sind und die Abgeordneten da regelrecht unter Druck gesetzt haben. Ja. Sie haben allerdings hier die Stärke gezeigt und haben sich dadurch nicht unterkriegen lassen. Und die Abstimmung fiel relativ deutlich aus. Und ja, jetzt soll es eben auf nationaler Ebene mit bilateralen Abkommen also geregelt werden. Da muss man natürlich aufpassen, ja, weil wir wissen ja, dass Deutschland so in der Geschichte gesehen immer wieder gerne mal ja anderen Ländern über den Pazifik bis zur Halskrause irgendwo reinkriecht, ja. Und da muss man natürlich aufpassen, dass jetzt unsere Daten, unser Datenschutz nicht noch stärker verletzt wird, als es durch dieses SWIFT-Abkommen der EU getan worden wäre. Ja, also da muss man auch jetzt ganz klar nochmal aufpassen. Aber dennoch halte ich das für einen Sieg für den Datenschutz und endlich mal eine Schranke, die zeigt, wie weit die EU weiter Zusammenarbeit mit anderen Ländern überhaupt gehen kann. Ja. Schließlich ist die EU im Prinzip auch auch die einzelnen Regierungen der EU sind im Prinzip dazu da, um die Interessen ihres Landes zu vertreten und nicht die Interessen von vielleicht eben der USA oder von irgendwelchen anderen Ländern. Ja. Und das muss man ja auch sehen. Und hier hat die EU auch mal gezeigt, dass eben die EU-Datenschutzbestimmungen in dem Sinne wichtiger sind als eben ein Abkommen mit den USA eben durch die Weiter oder mit Weitergaben von diesen Bankverbindungen. Ja, aber all das, was da geschehen ist, verblasst doch. Ja, nein, nicht Olympia. Ich muss es aber trotzdem noch mal kurz ansprechen, auch wenn ich es jetzt eigentlich gar nicht geplant habe. Ein tragischer Unfall. Ja, habt ihr bestimmt schon jetzt des Öfteren gehört. Trotzdem sollte es erwähnt werden. Das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Winterspiele ist ein Athlet tödlich verunglückt. Der Georgier hat die Kontrolle verloren am Ende der Rodelbahn, die ja schon vorher, sage ich mal, ein bisschen diskutiert wurde. Jetzt aber zu sagen, dass die in der scharfen Kritik war, wäre ein bisschen ja, übers Ziel hinausgeschossen. Und ja, tatsächlich ist er von der Bahn abgehoben und schlug auf den Eisenträger, auf einen Eisenträger. Gut, im Nachhinein kann man es immer wieder spekulieren drüber, was hätte man tun sollen, was hätte man machen müssen, ja, dagegen. Aber am Ende ist man immer ein bisschen schlauer. Aber jetzt ist natürlich trotzdem, ist es ein ganz großer ja, Schock gewesen. Ja, also ich muss schon sagen, ich bin ziemlich entsetzt darüber. Ich habe auch ehrlich gesagt vermutet, dass die Spiele da vielleicht sogar abgebrochen würden oder zumindest der Rodelwettbewerb abgesagt würde. Aber ja, im Nachhinein, wenn man sich überlegt, ja, überdenkt, wie viele Milliarden das verschlingen würde, ja, ist es traurig, aber wahr, dass die Spiele eben jetzt so weitergehen wie bisher. Dennoch wirklich eine schlimme Sache, die ich nicht unerwähnt lassen wollte. Aber ja, alles wird in den Hintergrund gedrängt, zumindest wenn man so technikaffin ist, wie ich und eben viel im Internet, ja, zugange ist und viel in Social Networks macht. Dann hatte man keine Chance, die Woche über einen Begriff aus dem Weg zu gehen und der Begriff ist Buzz. Einfach so, ohne großes Aufsehen, hat Google tatsächlich wohl einen der nachhaltigsten Dienste im Internet gestartet. Was Twitter nie war, Friendfeed schon immer sein wollte und Facebook nie werden wird. Das hat nun Google in einem Geniestreich fast schon auf die Beine gestellt. Noch nie hat eine Social Network Plattform von einem Tag auf den anderen so viel Benutzer bekommen, ja, und ist so stark genutzt worden wie Buzz. Ja. In den ersten 2 Tagen waren hier sogar schon in Deutschland, unglaublich, im Social Network Entwicklungsland, ja, war sogar schon in der kleinen Stadt, ja, der Schwun, schon alles voll Basses. Ja. Ich nenne die jetzt einfach mal Basses, ja. Die Nachrichten über Bass. Das konnte man wunderbar sehen auf Google Maps. Ja. Wenn man Android-Handy hat, öffnet man Google Maps und dann kann man ein Layer drüber legen mit den Bass-Nachrichten und dann sieht man, wo wurde gebast. Und es ist fantastisch, ja. Auf einmal, ja, sprießen überall Nachrichten auf der Map raus von Leuten, die eben von der Map-Applikation wohlgemerkt bassen. Man kann auch im normalen Netz über den Gmail-Account passen und da wird keine lokalen Informationen preisgegeben. Nur wenn man das übers Handy macht, werden diese die GPS-Daten weiter geschickt an diesen Bus-Service. Also es ist eine faszinierende Geschichte. Ich finde es sehr, sehr schön. Man kann Fotos mit reinschicken. Es ist eben nicht wie Twitter, dass man nur 140 Zeichen oder so schicken kann. Nein, man kann ganze Romane schicken, wenn man will. Ja, fantastisch. Bilder, Videos, alles drauf und kann eben dann hier solche Nachrichten machen. Also im Prinzip ist das schon fast ein Blog. Ja? Aber eben doch mit dem, sagen wir mal, Reiz von einem Twitter-Service. Ja? Und ich sage auch ganz klar, das ist ein Angriff auf Twitter und Facebook. Ja? Friendfeed gehört ja zu Facebook mittlerweile, deswegen, das war auch der Grund, warum ich dort ausgestiegen bin. Und schon jetzt, also ist es deutlich zu merken, die Nachrichten auf Friendfeed nehmen rapide ab, seit Buzz gestartet ist. Ja. Und gut, auf Facebook, da habe ich jetzt keine Ahnung, weil ich da, mich ehrlich gesagt, Facebook, da habe ich einen Filter bei mir drin, ja. Also immer im Kopf. Ja. Ja, wenn irgendwas mit Facebook da steht, ist es weg. Ja. Aber auf jeden Fall soll das laut Aussagen von vielen, die sich in der Social Network Szene sehr, sehr gut auskennen, sei es jetzt Robert Scoble oder Jason Calcanis, die sind sich alle einig, dass Buzz da ein gewaltiger Einfluss haben wird und wohl auch den einen oder anderen Dienst dann mit der Zeit verdrängen wird. Twitter, die Beschränkung von 140 Zeichen und so, war halt schon immer ein kleines Handicap. Sollte es ja auch am Anfang, sollte es ja auch deswegen nur so sein, nur ja, es wird halt immer mehr verlangt, ja, und dann waren eben die 140 Zeichen eben doch nicht mehr ausreichend. Das merkt man jetzt. Aber Twitter zieht da nicht nach, kann ich mir auch vorstellen. Die haben einen riesen Traffic momentan und wenn die jetzt einfach so, sagen wir mal, jetzt nur mal auf 2000 Zeichen erhöhen würden, das wäre der Wahnsinn. Die hätten ja da zigfach höherer Traffic und ich glaube nicht, dass das momentan bei Twitter zu bewältigen ist. Facebook hätte sicherlich die die Kapazität und sie haben ja auch so einen ähnlichen Dienst. Im Prinzip Friendfeed ist ja nicht nur gekauft worden von denen, sondern die haben auch schon so Friendfeed ähnliche Sachen in den Profilen integriert, wenn ich das aus den Aussagen richtig deuten kann. Und deswegen ist das natürlich auch eine Konkurrenz dafür. Was ist besonders an Buzz? Ja klar, alle Gmail-User haben Buzz. Und das war ja der Hammer, weil auf einmal so viele Leute da waren und so viele Leute nutzen das jetzt auch, die vorher nie was von Twitter gewusst haben oder auch nie Twitter wollten, die das vielleicht gesehen haben, so finde ich ja lame, was soll ich denn da machen, dass ich im Klo war oder was soll ich twittern. Ja, auf einmal diese Leute, die nutzen auf einmal Buzz, die bassen auf einmal, ja, und die finden das sehr, sehr gut. Das ist so ein Crossover, ja, das ist auch im Google Reader wiederum mit integriert, ja, in Gmail ist es mit integriert und das ist eine fantastische Geschichte. Es sind allerdings auch viele Missverständnisse momentan rumgehen, sag ich mal, dort zwischen Buzz und den verschiedenen Nutzern, denn wir haben tatsächlich jetzt Bedenken, oder sie schreiben in einen Thread, in einen Posting-Beitrag, da kann man Kommentare unten dran setzen, man kann diesen auch mit einem Like-Tag versehen und, also Like-Tag versehen, ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt übersetzen soll, ja. Also, man kann diesen liken, ja, möchten oder sowas, ja, egal, blöd. Auf jeden Fall ist unten so ein Feld, like, dann kann man dranklicken, zack, und dann hat man den auch schon mal, den Thread-Ersteller bestätigt, ja, und ja, da kann man eben dann auch Kommentare ransetzen und so weiter. Solange man nur mit Like versieht, dann passiert weiter nichts, ja, man liest das in einem speziellen Bereich Buzz, ja, man sieht das und liest das und sagt, okay, ja, das finde ich gut, markiert es, derjenige sieht es und freut sich wunderbar, ja. Wenn man Wird aber sonst nicht weiter damit belastet mit diesem Thread, ja, mit diesem Themenstrang. Und wenn man allerdings einen Kommentar schreibt, ja, in diesen Themenstrang, dann hat man diesen Themenstrang auch in seiner Mail-Inbox. Ja, dann kriegt man, sobald da noch jemand kommentiert, kriegt man wieder eine Nachricht in seine Inbox. Aber nicht nur eine, nicht nur die eine einzige Nachricht, sondern man kriegt die komplette Übersicht. Das ist voll und ganz integriert, wenn man das über Gmail macht. Eine wunderbare Geschichte, sage ich nur. Und sogar dieser Beitrag in der Inbox wird in Echtzeit aktualisiert. Also wenn man da liest, dann diesen Beitrag und es wird ein Kommentar geschrieben, da wird der auch automatisch aktualisiert. In Echtzeit, man sieht das dann, poppt da unten die weitere Nachricht auf. Ist schon eine kleine Revolution, würde ich mal sagen. Und es macht riesig Spaß. Aber dieses automatische Einfügen in die Inbox, das hat doch für ziemlich Unmut gesorgt, ja, weil die Leute eben wahllos dort auf solche Themenstränge offenbar geantwortet haben, ja, zu allem ihren Senf abgegeben haben und dann auf einmal hatten die 30 Nachrichten pro Minute in der Inbox oder sowas, ja? Und dann geht's natürlich rund. Das ist ganz klar. Es gibt allerdings da noch einige Möglichkeiten, wie man diese Threads wieder loskriegt, diese Themenstränge. Einfach ist es mal, wenn man so sich so einen Bass anguckt, dann ist rechts oben, ja, ist da eine Box zu sehen. Und die nennt sich, Moment, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Die nennt sich da, ja, das ist Comment Box, genau. Und dort rechts neben dran ist ein kleiner Pfeil. Wenn man da draufklickt, dann klappt da was runter und dann steht da E-Mail disposed, Link to disposed, View all bus from this user. Dann Mute disposed, Stop following, bla bla bla und so weiter und so weiter. Und Report Abuse ist da auch drin, auch ganz wichtig, ja. Ja, und jetzt kann man dahin gehen und sagen, Mute Disposed und dann, also ich habe es auf Englisch stehen, das wird sicherlich auch in Deutsch übersetzt worden sein, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also wenn ich auf Mute Disposed gehe, dann sehe ich dort eben diesen Themenstrang nicht mehr in der Inbox und auch nicht mehr bei den Bass-Nachrichten. Das heißt, wenn ich da mal die Schnauze voll habe, ja, dann und ich will davon nichts mehr sehen und dann klicke ich das. Das ist nicht irgendwie so Spam-Melden oder so, sondern das ist rein nur Mute. Das heißt, man schaltet diesen Themenstrang stumm und dann kriegt man von dem nichts mehr mit. Also eigentlich eine wunderbare Geschichte, aber offenbar die Leute, die sehen das offenbar noch nicht ganz so deutlich, dass eben diese Möglichkeit dort vorhanden ist. Schade eigentlich. Man kann auch dann nach diesen ja, stumm geschalteten Themensträngen kann man dann suchen, ja, indem man ins normale Suchfeld bei Gmail, ja, ganz wichtig, ins normale Suchfeld bei Gmail eintippt, Moment, Label Doppelpunkt muted. Und dann sieht man alle Themenstränge, die man stumm geschaltet hat und kann dann diese auch wieder, ja, wieder laut stellen, ja, also unmute. Und so hat man doch schon eine relativ gute Kontrolle erstmal drüber, auch wenn man da so einen Kommentar abgegeben hat. Ja. Kann man schon vorstellen, dass da manche schnell einen Kommentar abgeben, ja, Trollinger. Und dann schnell den Themenstrang stumm schalten, damit die nicht bombardiert werden in der Inbox. Ne? Na gut. Auf jeden Fall ist das eine ganz coole Geschichte. Man hat wichtige Themenstränge also praktisch auch in der Inbox, wenn man das will. Ist eine tolle Geschichte. Macht Spaß, ich bin schon am Bassen ohne Ende. Ich kann mich hier kaum noch zurückhalten, hier nicht schon während dem Podcast zu bassen. Ja. Aber ich muss mich mal konzentrieren ein bisschen. Ne? Geht ja nicht. Auf jeden Fall ist Google auch da ein bisschen in die Kritik geraten, weil die das einfach so umgestellt haben und alle die Kontakte, wurden dann auch als Follower automatisch praktisch eingetragen, ja, so dass man eben gleich einen ganzen Haufen Leute, die man eben in seinen Kontakten hat, hier in diesem Bus schon gesehen hat, ja, denen ihr Nachrichten und so weiter. Also nicht denen ihr E-Mails, ja, nur denen ihr Nachrichten, was die eben gepasst haben oder eben in verschiedenen Diensten, zum Beispiel Google Reader, mit diesem Share-Button unten gewählt haben. Und ja, das konnte man dann schon sehen. Das hat aber auch gleich den Eindruck eben vermittelt, hier geht was ab, hier steppt der Bär. Und das ist auch so, wenn ich hier reingehe. Also ich habe jetzt hier, ich bin auch im Moment noch relativ, wie sagt man, moderat, was die Anzahl der Leute betrifft, die ich verfolge. Also 500 Leute sind es im Momentan ganz genau, 500. Und das ist zwar schon ein bisschen was, ja, also man kann das schon abschätzen, wie schnell das hier dann wird beim Aufbau und so weiter. Es ist ganz, ganz gut hier. Nur man kann eben auch schon sehen, dass hier die Buses da reinkommen, ja. Zack, zack, das geht Schlag auf Schlag. Und ja, wenn man da also noch mehr hat, wenn wir sagen, ab 3.000 wird es dann richtig heftig. Da geht es dann eben Schlag auf Schlag und alle paar Sekunden kommen da mehrere Buses dann rein. Und da hat man natürlich wie immer das Problem, die interessanten Sachen herauszufiltern. Aber man hat ja wunderbarerweise oben ein Feld Search Bus. Und da kann man auch übrigens Leute, die man nicht eingetragen hat als Followings, die kann man dann durchsuchen. So kann man eben beispielsweise Themen durchsuchen. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel hier als Thema Android mal eingebe, so, dann sucht er in Gmail Bassdienst, ja, und dann sehe ich hier jede Menge Buses, die eben jetzt hier mit dem Android zu tun haben. Ja, unter anderem, dass Adobe Flash angekündigt hat, Air für Android-Handys rauszubringen. Juhu, das wird eine fantastische Geschichte. Ah, aber das wird sicherlich wieder ein Thema für nächste Woche, denke ich. Ja, und so kann man eben viele Themen auch schon mal so finden, ohne dass man diese Leute followt. Allerdings nur, wenn diese Leute, und das ist auch ein weiteres Feature von Buzz, wenn diese Leute eben öffentliche Profile haben. Wenn die keine öffentlichen Profile haben, dann kann man die Buzzes ja nur dann sehen, wenn man den schon irgendwie ja, verfolgt und den dann auch diese Gruppe zum Beispiel anspricht. Man kann also Gruppen anlegen, ja, kann sagen, okay, meine Buzzes sind nicht öffentlich. Aber der, der, der und der, ja, von meinen Kontakten, der kommt in diese Gruppe rein. Ja, und wenn ich dann einen Bass wegschicke, dann ist der Bass dann nicht öffentlich. Aber diese Leute, die können es sehen. Ja, also das ist eine Sache wiederum. Und auch das ist eine ganz gute Geschichte. Allerdings würde ich mir wünschen, Google hätte das ein bisschen besser erklärt. Aber nochmal, nochmal darauf zurückzukommen, auf diese Sicherheitsbedenken, die es da gab. Sicherlich ist es so, dass man erstmal verblüfft ist, wenn man als Android-Nutzer am Handy diesen Bassdienst sieht und oh, super toll. Dann öffnet man hier die Maske zum Eingeben eines Bass und dann steht da schon Location. Also es ist nicht so, dass es da heimlich geschieht, aber da steht da schon Location, da gibt man was ein und man kann es nur in Verbindung mit einer Location über Google Maps verschicken. Und ich bin mir sicher, da haben schon einige dann eingegeben, einfach die Nachricht geschickt und zack, auf einmal sehen die, oh weia, das wird ja genau dort angezeigt, wo ich gerade bin oder genau dort, wo ich wohne. Himmel, was mache ich jetzt? Ja, es ist schon eine Geschichte. Man muss auch immer aufpassen, in dem, was man wo wie macht. Ja, ganz klar. Wer also da Bedenken hat, muss das auch richtig lesen, was er da tut und im Notfall dann erstmal warten und es dann eben nicht tun. Ja. Ansonsten ist dieses Feature natürlich Gold wert, ja, weil ich mache das oft, dass ich unterwegs bin, sehe etwas Tolles, ja, mache ein Foto davon. Bisher war der Weg immer, ich habe das dann über Ping FM verschickt, habe da noch mit einem zusätzlichen Programm meine Location einfügen, ja, also die GPS-Koordinaten, das dann als Google Maps Link mit einfügen. Und dann wurde das verteilt in die verschiedenen Social Networks. Jetzt ist es viel einfacher, ich mache das Bild, ja, und schicke das los. Da ist die Location mit dabei, ja, die Koordinaten, alles wunderbar. Und das Bild wird automatisch bei Picasa gespeichert. Und damit hat sich die Geschichte. Eine fantastische Sache für diejenigen, die eben auch wissen, ja, dass es so passieren kann oder dass es so passiert, wenn man das dann über die Maps verschickt. Wenn man ohne Location-Angabe verschicken will, muss man eben auf den mobilen Client ausweichen. Da kann man das einstellen oder eben im Internet über das Mail, über das Gmail-Interface dann buzzen und dort wird keine Koordinaten übertragen, von wo der Buzz kam. Ja. Ja, und einige haben sich dann auch aufgeregt, eben weil das mit den Followern automatisch ging. Das hat Google jetzt geändert, ja. Also Google hat sehr schnell auf Bedenken und Wünsche von Benutzern reagiert. Habe ich noch nie gesehen bei so einem großen Unternehmen. Es war auch ein Rätsel, wie das bürokratisch so schnell umgesetzt werden konnte. Fantastisch, ja. Bereits 2 Tage... nachdem Buzz gestartet wurde, haben die bereits einzelne User-Anfragen umgesetzt und noch weitere Tage danach, man muss ja bedenken, dass der Dienst ja erst am Mittwoch startete, ja, jetzt haben wir Montag und jetzt hat Google weiter verschiedene Sachen verändert, zum Beispiel, dass man beim Anmelden oder beim Anmelden bei Buzz, muss man ja eigentlich nicht, also wenn man bei Gmail dann reingeht, ja, und oder sich bei Gmail anmeldet und dann wird der Buzz aktiviert, da wird man gefragt, ob man die Follower automatisch reinmachen will und wenn ja, welche, und oder ob man den Buzz-Dienst komplett deaktivieren will. Auch das war vorher etwas schwieriger zu erreichen über die Einstellungen. Das geht jetzt auch ganz, ganz einfach, eben schon bei dem Aktivieren oder beim ersten Mal Anwählen von einem Gmail nach der Umstellung kann man auswählen, dass Buzz deaktiviert werden soll für die Leute, die das eben nicht mögen. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten in Deutschland wieder den Dienst dann aktivieren. Ja, sich darüber sehr freuen, dass man das jetzt deaktivieren kann. Wunderbar. Aber ich habe ja schon längst aufgegeben, in Social Networks in deutscher Sprache zu füttern, eben deswegen, weil ich dann doch eben mehr aufgeschlosseneren Nationen im Internet finde, die das eben stärker nutzen. Aber es ist fantastisch, wie selbst in Deutschland, ja, wie ich schon gesagt habe, in dem Social Network Entwicklungsland, ja, wie das da eingeschlagen hat. Überall wird gebuzzt, ja. In jedem Kaff sehe ich da auf Google Maps schon beinahe Buzz. Ich war am Mittwoch war ich in Brühl, ja, hab wieder ein bisschen Geocaching gemacht und siehe da, waren selbst in Brühl auf einmal die Buzzes aufgepoppt. Ich hab so gelacht, weil ich das einfach nicht vermutet hätte. Ja. Ich find's eine tolle Geschichte. Ja. Leider ist momentan niemand hier im Chat und das ist auch eine Geschichte. Was ich gern noch ansprechen wollte, ich hab's scheinbar komplett übersehen, dass hier gar keiner weiß, wo der, oder kaum jemand weiß, wo der Livestream denn ist. Der ist auf ustream.tv/channel/rio-central. Ich werde noch einen Link auf die Seite setzen, wo auch der Stream veröffentlicht wird. Und hier in die Notizen werde ich es auch nochmal reinsetzen. Warum habe ich das noch nicht gemacht längst? Weil es eigentlich gar nicht klar war, mit was ich jetzt den Livestream mache, ob mit Ustream oder einem anderen Service, aber Ustream scheint wohl wirklich der einzige Dienst zu sein, dass das ermöglicht. Ich mache hier einen Audio-Only-Stream jetzt. Ja. Ich hätte es ja gern auf einer Audio-Plattform wie zum Beispiel Blog Talk Radio oder sowas gemacht, aber die Qualität ist einfach unterirdisch schlecht, ja, dort. Und wenn man etwas längere Beiträge machen will, dann muss man auch dafür noch tief in die Tasche greifen, wenn Ustream eben alles kostenlos macht und die Qualität relativ gut ist, auch beim Livestream. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Ja. Und ja, also deswegen, wenn ihr mal hier in der Sendung mitdiskutieren wollt, mitmachen wollt, dann können wir das gerne machen. Wir machen dann einen Skype-Chat, ja, und dann seid ihr praktisch hier live auch in der Sendung. Und ja, so könnte man das tun. Oder wenn ihr lieber bevorzugt zu chatten per Text, auch das könnt ihr dann machen auf Ustream. Ist ein Chat-Plugin vorhanden und dort kann man dann einfach mal reinschreiben, was, ja, was man davon hält oder etwas, was vielleicht ganz wichtig ist, was ihr denkt, was unbedingt angesprochen werden sollte. Ja. Und ja, ich denke, das Interaktive sollte ja auch hervorgestellt werden in den Sendungen dann 2010. Beim Podcast, aber bisher eben war fast schon so wie beim alten, außer dass ich jetzt statt 15 Minuten 45 Minuten laber. aber auch das wird wohl in Zukunft eher noch mal ein bisschen variieren, also so genau auf die Minute wird es nie sein, ja, weil es dann doch jeweils mit verschiedenen Themen kürzer ist oder länger ist. Ja. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Natürlich wird der Podcast auch über Bass verbreitet, logischerweise. Es wird vielleicht aber in der nächsten Zeit doch noch ein paar Umstellungen geben beim Podcast. Denn momentan habe ich ein paar Probleme mit Posterous. Ja, und Posterous, das ist die Website, auf dem der Podcast jetzt eigentlich ja, die Anlaufstelle von dem Podcast ist. Ja. Aber möglicherweise wird es wohl auch einen Wechsel geben zu einer anderen Plattform. Ja, vielleicht wird sogar zurück zu Blogger kommen. Denn es sieht so aus, als ob es Probleme mit den Ogg-Files gibt. Der Podcast ist ja jetzt hauptsächlich in Ogg. Ja. Bei Mevio gibt es weiterhin den MP3-Stream, ganz normal wie gewohnt. Aber der Hauptteil ist halt, oder was ist der Hauptteil? Der Hauptfeed ist in Ogg. Nun habe ich festgestellt, dass Posterous, auch wenn ich die Ogg-Datei hochlade, ja ein Flash einbindet. Und diese Flash-Datei, die spielt nicht etwa das Ogg-File wieder, sondern ein konvertiertes MP3. Und das war natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt über einen Flash-Plugin hört, dann ist die Qualität ja viel, viel schlechter, als wenn ihr gleich die MP3-Version holt, weil das ja nur weil das nur wieder ein umgerechnetes Ogg-File ist. Ogg hat zwar in dem Moment bessere Qualität als MP3, aber nicht, wenn es wieder in MP3 zurückverwandelt wird, weil es ja schon ein sogenanntes Lossy-Format ist. Ja? Sehr, sehr unglücklich momentan, was bei Postos passiert. Ich bin mit denen in Kontakt, um eine Lösung zu finden. Aber falls das nicht klappt, dann muss ich natürlich auch die Plattform wechseln, so dass ich das HTML5-konform einbinden kann als Audio-Ogg-Datei, so wie es es gehört. Und nicht etwa dann wieder als noch schlechter berechnetes MP3 als Flash-Abruf. Also, das wäre ja auch alles nicht ganz so schlimm. Ich kann ja das rausnehmen und da habe ich zumindest noch einen Ogg-Link auch in dem Post drin. Ja, auch das funktioniert, wenn man dann diesen Ogg-Link anklickt, dann tut zum Beispiel der Firefox eben automatisch den integrierten Ogg-Player starten, weil Firefox hat ja Ogg Audio und Ogg Theora, das Video-Plugin, direkt integriert im Browser und kann somit ohne weitere Plugins, ohne weiteren Player einfach Ogg abspielen. Ja. Das funktioniert aber, wenn man über den RSS-Feed geht, zum Beispiel über einen Reader, sei es zum Beispiel Miro, ja, oder den Google Reader, dann wird leider nur das MP3-File angezeigt und bei Miro wird das dann auch abgespeichert und gespielt. Und da habe ich das auch rausgefunden. Ich habe das mal getestet, wie das aussieht, wenn ich meinen Feed mit Miro abonniere. Und ja, Horror. Ja, und dann habe ich gesehen, Moment, da ist die MP3-Datei. Warum wird da eine MP3-Datei runtergeladen? Ich habe gar keine MP3-Datei dort hochgeladen. Und dann habe ich das mir angeguckt und es war wirklich grausame Qualität, denn die wurde nochmal kodiert. Furchtbar. Also, man sieht's, es ist alles nicht ganz so einfach. Ja, wenn man natürlich auf Dienste von anderen Anbietern ja, geht, Prosterus ist sehr, sehr gut. Das macht sehr, sehr Spaß, sehr, sehr viel Spaß und das Posten dort ist auch wirklich sehr cool. Man kann es von überall her machen, vom Handy, per E-Mail, überall. Ja. Aber ein Nachteil ist eben, wenn man spezielle Sachen hat, dann ja, kommt man dann eben an die Grenzen von dem, was dort ja, was einem dort zu Mitteln zur Verfügung steht. Und das ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, ich hoffe, dass es da noch eine Lösung gibt. Ansonsten wird es vielleicht wieder zurück zu Blogger gehen oder zu einem anderen Dienst, der das ermöglicht, ja, dass ich eben reine Ogg-Dateien in den Hauptstream einbinden kann. Das hat, wie gesagt, weniger was mit dem Ogg zu tun als mit der Tatsache, dass eben Posterous das automatisch in MP3 umrechnet, um das im Flash-Player wiedergeben zu lassen, der dann auch integriert ist. Also, klickt den Ogg-Link an, wenn ihr Firefox oder Opera oder Google Chrome benutzt, sehen die alle haben den Ogg-Plugin direkt integriert und ihr könnt es direkt im Browser hören. Wenn ihr Rechtsklick macht und speichern als, dann wird es natürlich abgespeichert und ihr habt die Ogg-Datei auf dem Rechner und könnt es dann auf jedes Device übertragen, das Ogg kann. Aber wie gesagt, das mit dem Feed, das muss ich unbedingt hinkriegen, weil Ogg war deswegen die erste Wahl, auch weil es eben für mobile Geräte mit wesentlich kleinerer Bitrate, wesentlich kleineren Dateien viel bessere Qualität bietet. Ja, dort habe ich ein 64 Kilobit Ogg-File im Stream. Das hat sogar eine etwas bessere Qualität als das 128 Kilobit MP3-File. Und damit ist Ogg natürlich unschlagbar. Ja, ganz klar. Und ja, deswegen muss ich da eine Lösung finden für den Feed. Aber wenn ihr den Feed über Feedburner nimmt, nehmt oder den abonniert hat, dann kriegt ihr von der Umstellung nicht viel mit. Ihr kriegt dann nach wie vor ganz normal diese Sachen angeliefert. Nur ihr werdet vielleicht merken, dass die Qualität viel, viel besser ist, weil ihr auf einmal nämlich wirklich die Ogg-Datei bekommt und nicht wie bisher die runtergerechnete MP3-Datei. Ja. Jo, gut. Im Prinzip war es das für heute wieder. Sind zwar keine ganze 45 Minuten, aber was soll's. Dafür haben wir ja auch noch hier unseren schönen Outro-Trailer oder wie man das nennt. Jo, und dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche, viel Spaß. So, ich gehe jetzt wieder bassen, bassen, bassen und Runes of Magic spielen. Unbedingt, ja. Runes of Magic. Werde ich nächste Woche auch noch was dazu sagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschalten würdet. Bis denn. Tschüss.